1. Ein prophetischer Ausspruch verkündet, dass das Wort Jahwehs gegen das Land Hadrach gerichtet ist und sich in Damaskus niederlässt, da Jahweh sowohl die Menschen als auch el Stamm Israels im Blick hat. 2. Ebenso richtet sich das Wort gegen Hamath, das an Hadrach grent, soe gegen Tyrus und Sidon, obwohl die Stadtifer ihr gross Weisheit bekannt wären. 3. Tyrus hat sich mit starken Mauern befestigt und Reichtümer angehorft, indem es silber weist und feins gold weist schmutz auf den Strassen sammelte. 4. Doch der Herr wird Tyrus erobern, sein Festung ins Meer stürzen und die Stadt selbst vom Feuer verzehren lassen. 5. Ascalon wird die Seehen und erschrecken, waren Gaza sich vor Angst winden wird. Auch Ekron wird betroffen sein, denn sein Hoffnung wird zerstört werden. Der König wird aus Gaza verschwinden und Ascalon wird unbewohnt bleiben. 6. Mischlinge werden sich in Asdod anzudeln, den ICH wird den Hochmut der Philister brechen. 7. ICH wird ihnen das blutige Fleisch aus dem Mund und ihr Graul aus den Zahnen reißen. Danach werden auch sie unserem Gott angehören, den Anführen in Juda Gleich sein und die Bewohner von Ekron den Jebusiten Arnon. 8. ICH word me als Schutzwasch am mein Haus lagen, emis vor jedem zu bewehren, der kommt und geht. Kein unterdrucker word sie mehr bedrängen, den ICH habe nun mein Organ auf sie gerichtet. 9. Jubel laut, Dr. Zion. George sie, Dr. Jerusalem. Den sie, den König kommt zu dir, ist gerechten sie Greg, demütigend rätet auf einem Esel, J, auf einem Fohlen. D.M. Jungen eine Esselin. 10. A word die Streitwagen aus Ephraim und die Förder aus Jerusalem entfernen. Auch die Kriegsbogen werden vernichtet und a word den Nationen Frieden bekunden. Sein Herrschaft word sich von mir zu mir und vom Euphratstrom bis und die Enden der Oder erstrecken. 11. Weil ICH meinen Bund mit dir durch Blut besiegelt habe, wird ICH auch den Gefangenen aus der Wasserlosen Zistern befreien. 12. Kurz Jurek zur Festenberg, Gefangenen, die Hoffnung hat. Den Hüt verkunde ICH laut, ICH wird Juk Zweifachen Ersatz geben. 13. Den ICH habe Judah y einen Bogen gespannt und Ephraim y einen Cocker mit Pfeilen gefüllt. ICH word Dainson, O Zion, gegen Dyson Jovens aufhetzen und dich zu einem Schwert eins helden machen. 14. Jahweh word über ihnen erscheinen und sein Pfeil word y ein Blitz herverschießen. Der Herr Jahweh word in Diposorn stossen und mit den sudlichen Stirwinden voren schreiten. 15. Jahweh der Heerscheren word sie mit seinem Schild schützen, sie werden siegen und die Schludestein ihre Feinde niedertreten. Sie werden das Blut ihre Feinde trinken y Wein und Vol werden y die Opferschalen, bespritzt y die Ecken des Altars. 16. An jenem Tag word Jahweh, Gott, ihnen als der Herd Seins Volks den Sieg verleihen, den sie sind y Edelsteinen einem Diadem, die auf seinem Land funkeln. 17. Y gross ist sein Pracht und y herrlich sein Schönheit. Es word get raid geben, das die Jungen Männer starkt, und most, de die Jungen Frauen gedeihen last.